Allerlustigste Leut sind Holzhackerleut, Rioldrio, schlag du zu, schlag du zu, haben in die Armen geklatscht, das Herz voller Freud. Rioldrio, schlag du zu, schlag du zu, wir packen die Axt und denken dabei, wir hacken dem Teufel die Knochen frei. Die allerlustigste Leut sind Holzhackerleut, die haben es sakrische Schweiz. Dem Teufel die Knochen frei. Die allerlustigsten Leute sind Holzhackerleut, die haben Sackrische.